»Macht euch keine Sorgen«, sagte Bastian. »Haltet euch hinter mir und macht mir keine zusätzlichen Schwierigkeiten, indem er mir beizustehen versucht.« Sie verließen den Kerker, stiegen langsam die Treppe hinauf, gelangten in einen großen saalartigen Raum, und hier erloschen plötzlich alle Fackeln. Aber Sikanda leuchtete hell. Wieder hörten sie den metallisch stampfenden Schritt vieler Panzerriesen näher kommen. »Rasch«, sagte Bastian, »zurück auf die Treppe. Ich verteidige mich hier.« Er konnte nicht sehen, ob die drei seinem Befehl folgten, und es blieb ihm auch keine Zeit, sich davon zu überzeugen, denn schon begann das Schwert Sikanda in seiner Hand zu tanzen, und das scharfe, weiße Licht, das von ihm ausging, erleuchtete die Halle taghell. Obgleich die Angreifer ihn von dem Eingang zur Treppe trieben, so dass sie von allen Seiten auf ihn eindringen konnten, wurde Bastian von keinem einzigen ihrer gewaltigen Hiebe gestreift. Sikanda wirbelte so schnell um ihn her, dass es aussah wie Hunderte von Schwertern, die man nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Und schließlich stand er in einem Trümmerfeld aus zerschlagenen schwarzen Panzern. Nichts mehr rührte sich. »Kommt«, rief Bastian den Gefährten zu. Die drei Herren kamen aus dem Eingang zur Treppe und machten große Augen. »Sowas«, sagte Hykrion, und sein Schnurrbart bebte. »Sowas habe ich noch nicht gesehen, meiner treu.« »Ich werde noch meinen Enkeln davon erzählen«, stammelte Hüsbald. »Und die werden es uns leider nicht glauben«, fügte Hydorn bedauernd hinzu. Bastian stand unschlüssig mit dem Schwert in der Hand da, aber plötzlich fuhr es in seine Scheide zurück. »Die Gefahr scheint vorüber«, sagte er. »Jedenfalls die, die man mit dem Schwert überwinden kann«, meinte Hydorn. »Was machen wir jetzt?« »Jetzt«, antwortete Bastian, »möchte ich Xayide persönlich kennenlernen. Ich habe ein Wörtchen mit ihr zu reden.« Zu viert stiegen sie nun die Treppen der Kellerstockwerke hinauf, bis sie jenes erreichten, das zu ebener Erde lag. Hier, in einer Art Eingangshalle, erwartete sie Atreo mit Fuchrohr. »Gut gemacht, ihr beiden«, sagte Bastian und klopfte Atreo auf die Schulter. »Was war mit den Panzerriesen?«, wollte Atreo wissen. »Hohle Nüsse«, antwortete Bastian leichthin. »Wo ist Xayide?« »Oben in ihrem Zaubersaal«, gab Atreo zurück. »Kommt mit«, sagte Bastian. Als Bastian, gefolgt von seinen Leuten, in den großen Zaubersaal trat, erhob sich Xayide von einem Thron, der aus roten Korallen bestand. Sie war viel größer als Bastian und sehr schön. Sie trug ein langes Gewand aus violetter Seide, ihre Haare waren rot wie Feuer und zu einer höchst wunderlichen Frisur aus Flechten und Zöpfen aufgetürmt. Ihr Gesicht war marmorblass, ebenso ihre langen, schmalen Hände. Ihr Blick war merkwürdig und verwirrend, und Bastian brauchte eine Weile, ehe er herausfand, woher das kam. Sie hatte zwei verschiedene Augen, eines war grün und eines rot. Sie schien sich vor Bastian zu fürchten, denn sie zitterte. Bastian trotzte ihrem Blick, und sie schlug ihre langen Wimpern nieder, lief auf ihn zu und warf sich vor ihm auf den Boden. Dann nahm sie einen seiner Füße und setzte ihn sich selbst ins Genick. »Mein Herr und Meister, dir kann niemand in Phantasien widerstehen. Du bist mächtiger als alle Mächtigen und gefährlicher als alle Dämonen. Wenn es dich danach gelüstet, dich an mir zu rächen, weil ich töricht genug war, deine Größe nicht zu kennen, dann magst du mich mit deinem Fuß zertreten. Ich habe deinen Zorn verdient. Wenn du aber jene Großmütigkeit, für die du berühmt bist, auch mir unwürdiger gegenüber beweisen willst, so dulde es, dass ich mich dir als gehorsame Sklavin unterwerfe und dir mit allem, was ich bin, was ich habe und was ich kann, zu dienen schwöre. Lehre mich zu tun, was du für wünschenswert hältst, und ich will deine demütige Schülerin sein und jedem Wink deiner Augen Folge leisten. Ich bereue, was ich dir tun wollte, und erflehe deine Gnade.« »Steh auf, Xayide«, sagte Bastian. Er war zornig auf sie gewesen, aber die Rede der Magierin hatte ihm gefallen. Wenn sie wirklich nur aus Unkenntnis über ihn gehandelt hatte und wenn sie es tatsächlich so bitter bereute, dann wäre es unter seiner Würde gewesen, sie jetzt noch zu bestrafen. Und da sie ja sogar willens war, von ihm zu lernen, was er für wünschenswert hielt, gab es eigentlich überhaupt keinen Grund, ihre Bitte zurückzuweisen.